Herzlich willkommen zur 94. HDVDL-Podcast-Episode. Ich freue mich mega. Es hat jetzt ein Moment gedauert, aber endlich hat es geklappt. Nico Vogt im Podcast vom Podcast «Mach dein Ding». Ich freue mich mega, dass du heute im Podcast kommst, beziehungsweise vorbeikommen bist auf Aarau. Herzlich willkommen im Podcast. Herzlich willkommen. Hey, merci vielmal für die Einladung. Ich habe mich ja eigentlich mega frech selber eingeladen, gell? Du hast irgendeinen Post gemacht. Wäre das ein cooler, spannender Gast könnte sein. Und dann habe ich einfach ganz frech gesagt, ich. Und so ist es doch entstanden. Wir haben zwar vor 4 Jahren schon das erste Mal geredet, fast. Oder kurz, ja, einfach 3 Jahre. Genau. Ja, und ich finde das mega, ich habe das vorher schon gesagt, im Vorgespräch, ich finde das mega gut, wenn die Leute ein bisschen frech sind und so. Und es ist etwas, wo absolut Sinn macht und ich mich mega darauf gefreut habe, dass wir das endlich machen können, weil, wie du richtig schon gesagt hast, vor 3,5 Jahren oder so haben wir ja schon mal jetzt in einem anderen Rahmen ein bisschen Kontakt gehabt, uns ein bisschen austauscht und so. Da bist du, glaube ich, am Anfang gewesen oder relativ am Anfang mit deinem Podcast, oder? Ja, ich weiß gar nicht mehr, warum dass wir schlussendlich dort dann genau geredet haben. Aber ja, ich habe vor knapp 4 Jahren jetzt eigentlich gestartet. Im April 2020 sind die ersten Folgen gekommen. Und ich habe ein bisschen eine höhere Pace wieder auf. Darum bin ich bei, ich weiß es gar nicht genau, etwa 310 jetzt. Crazy. Folgen, ja. Schwere viel. Ich glaube, es ist einfach wirklich nur so ein Erfahrungsaustausch gewesen, wo wir einfach so ein bisschen gesagt haben, hey, ja, wie ist es bei dir? Was läuft bei dir? Wie machst du es? Und so weiter und so fort, genau. Ja, voll. Cool. Seither habe ich dich natürlich abonniert und folge dir und finde es cool, was du machst und höre nicht jede Folge, aber regelmäßig 3, immer mega spannend. Auch, ich glaube, du hast noch mal viel weniger Konzept wie ich im Podcast und eigentlich gefällt mir das schon noch zum Zuhören. Cool. Ja, gleichfalls. Danke vielmals für die Lorbeere. Gebe ich sehr gerne zurück. Mega cool. Und was ja in den letzten eben 3 Jahren seit unserem letzten Call damals passiert ist bei dir, ist ja crazy eigentlich. Hast das Ganze mega können skalieren, hast extrem viel Content auch können liefern, hast es können monetarisieren mit Werbung und so weiter und so fort. Erzähl mal schnell einfach so zum Anfang. Wie ist die ganze Idee mit dem Podcast entstanden bei dir? Hey, im Fall eigentlich überhaupt nicht mit dem Ziel oder mit dem Gedanken, einmal ein Business daraus zu machen, sondern ich habe Podcasts geliebt, also nach wie vor. Ich finde es ein mega geiles Medium. Und damals bin ich noch viel mehr Auto gefahren wie heute und bin durch das habe einfach immer im Podcast, also immer im Auto Podcasts gelost. Und für die Schweiz hat mir einfach immer etwas gefehlt. Also ich habe irgendwie immer gefunden, hey, für das, was ich gerne in die Schweiz wollte, eben in dem Unternehmerumfeld, unternehmerisch, ich mache das Ding, ist ein Unternehmerpodcast, hat es einfach nicht das Richtige gegeben. Es ist amerikanisch, hast du dem viel gelost und deutsch und gleich Geld Amerikaner, du weißt das besser wie ich, ganz ein anderes Mindset und sind so andere Menschen. Und auch die Deutschen ist halt auch der ganze Regulator, Gesetzgebung und so ist so anders, dass man es einfach nicht eins zu eins kann übernehmen in dem unternehmerischen Umfeld. Und darum habe ich immer so schon lange mit dem Gedanken gespielt, ich wollte mal einen Podcast machen. Ich habe sogar irgendwann auch schon mal einen Kurs gekauft vorher, so wie man einen Podcast macht und habe es dann gleich nie umgesetzt. Bis Corona kam. Ich bin ja nebenan Unternehmer. Der Podcast ist für mich auch heute ein Hobby-Business oder vielleicht ein Side-Business. Aus einem Hobby vielleicht zum Side-Business wurde. Wir haben ein Sportcenter, ist mein Hauptgeschäft. Dort ist nochmals das Haupt. Die Hauptabteilung ist ein sehr gesundheitsorientierter Fitnessclub und eben, gell, Unternehmer gewesen, also immer noch Unternehmer, einfach immer viel gearbeitet, viel gemacht und dann ist halt das nie zustande gekommen. Nachher ist Corona gekommen, wir müssen zumachen. Wir haben ein Sportcenter zugehabt, wir haben noch eine kleine Marketingagentur, die sich auf Fitnesscenter fokussiert hat. Dort haben alle unsere Kunden zugehabt. Und darum war auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, wenn ihr jetzt, wenn dann. Und habe dann gestartet. Ich habe mir dann einen Coach genommen, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt starten und damit ich es wirklich mache, brauche ich jemanden, der mich wirklich begleitet, der das schon mal gemacht hat, der mir so wirklich einfach mich auch an die Hand nimmt. Und ich habe einen deutschen Podcast, den ich viel gehört habe, dem einfach geschrieben und gesagt, hey, kannst du mich da an die Hand nehmen, kannst du mir das zeigen? Und er hat gesagt, er überlegt sich, das zum Business zu machen, weil ich sie gerade den zweiten anfragen. Und nämlich dem sein allererster Kunde gewesen, der ihn gezahlt hat dafür, dass er mich da begleitet hat auf dem Weg. Und heute macht er da Vollzeit, hat ein Team von, glaube ich, 6 oder 7 Leuten, crazy, wo sie einfach Podcasts produzieren für andere, schulen, gewisse Arbeiten abnehmen, vom Schneiden, zusammenfassen und so weiter. Also auch cool, was er sich seither hat können aufbauen damit. Mhm. Ja, nachher habe ich innerhalb von 6 Wochen wirklich alles gemacht. Von zuerst einmal Konzept, was wollte ich reden, wer ist die Zielgruppe, Cover, irgendwie, wie funktioniert die Technik, was brauchst du für Tools, was brauchst du für Mikrofon, oder all das, wie nimmst du es auf. Das alles durchgespielt und dann nach 6 Wochen die ersten 3 Folgen veröffentlicht und habe dort einfach gesagt, ich committe mich öffentlich, um zu sagen, ich mache jetzt 1 Jahr lang, jede Woche, jeden Donnerstag kommt eine Folge. Einfach zu mir den Druck aufsetzen, dass selbst wenn Corona vorbei ist, dass ich das muss machen. Dass ich einfach irgendwo mehr die Zeit muss finden, um eine Folge aufzunehmen und das machen. Und es hat 3 Gründe gegeben. Du hast gefragt, was so ein Grund war. Du redest mir einfach 3, wenn ich zu lange labere. Das erste ist, ich habe ganz viele Leute in meinem Umfeld gehabt, auch heute noch leider, die haben eigentlich gute Jobs. Aber sind so ein bisschen notorisch unglücklich, verdienen eigentlich genug, machen viel, aber irgendwie merken sie einfach, so irgendwas fehlt. Und denen ist meistens oder häufig ist Unternehmertum, sein eigenes Ding machen, gar nicht das Thema. Weil man kennt es gar nicht, man kann sich gar nicht darunter vorstellen. Und medial sind, wenn, dann sind medial immer die Startups präsent, die irgendwie mega viel Kapital aufnehmen und das, keine Ahnung, gefühlt Menschheit verändert und internationalisieren und so weiter. Und ganz viele Leute lassen sich darum davon abhalten, sich selbstständig zu machen, weil sie das Gefühl haben, ich habe gar nicht so eine grosse Idee. Oder um so eine grosse Idee umsetzen, fehlt mir irgendwas. Mhm. Und dann habe ich mir einfach gesagt, hey, ich wollte ihnen zeigen, was es für verschiedenste Wege gibt, um sein Ding zu machen und dass das irgendwie eine ganz kleine Prozentzahl ist von allen Unternehmen, die gegründet wird. Und die allermeisten Unternehmen sind einfach so Unternehmen, die du halt in deinem Dorf oder in deiner Stadt an jedem Ecke siehst. Mhm. Irgendwie, das kann Schreiner sein, ein Coiffeur sein, Grafikdesign sein, Webdesign sein, was es auch immer ist, eben ein Fitnessstudio und so weiter. Und habe dann gesagt, ich interviewe Leute, die ihr eigenes Ding machen, um Menschen zu zeigen, was es alles für Wege gibt. Ja. Und auch ganz klar im Konzept ist, ich habe zwischen dir wieder ein Start-up, oder? Das ist auch spannend, ich finde das selber auch mega spannend, aber ich will nicht ein Start-up-Podcast sein, wo nur so Start-ups interviewt, eben die haben überall eine Plattform. Denen muss ich nicht eine Plattform geben, blöd gesagt, sondern ich möchte wirklich so das einfach Unternehmertum in der Breite abdecken. Und das war so gewesen, ich wollte euch zeigen, es gibt einen anderen Weg. Aber du selber bist auch Unternehmer. Ja. Wie bist du überhaupt zum Unternehmertum gekommen? Ich bin Unternehmer geworden durch eine Nachfolgeregelung. Mhm. Eigentlich einfach durch das Nutzen von einer Chance, die sich mir gegeben hat. Ich habe meine Ausbildung schon in diesem Betrieb gemacht. Und es hat 2 Vorgänger gegeben. Der eine hatte Kind, der andere nicht. Und dann hat der, der Kind hatte, ziemlich langfristig, also so mehr wie 10 Jahre vor seiner Pensionierung, glaube das mal angerissen und gesagt, hey, er würde gerne seinen Sohn nachnehmen. Und ja, der andere ist dann auf mich zugekommen. Ich hatte gerade meine Ausbildung so kurz vor fertig gemacht. Das war wirklich gerade Ende der Ausbildung. Also, als ich das erste Mal über das nachgedacht habe, war ich noch 20. Und dann habe ich die Ausbildung fertig gemacht. Ich habe auch schon gesagt, ich überlege es mir, wir schauen es mal an, ich möchte nachher gerne studieren. Ich habe als KV- und Fitnessinstruktor gelernt, bin dann ins Militär. Und nach dem Militär, ich mache jetzt erst mal das Militär und dann schauen wir weiter. Und nach dem Militär dann gleich sind wir wieder ins Gespräch gekommen, sind mal zusammengehockt und gesagt, okay, wäre das etwas? Und haben dann gesagt, okay, wir probieren es mal. Und dann habe ich einfach angefangen, dort wieder zu arbeiten, in einer anderen Position wie vorher, mit viel mehr Bürotätigkeit, das, was nachher auch mein Job werden würde. Habe parallel dazu angefangen zu studieren und dann nach gut einem Jahr haben wir entschieden, yes, machen wir. Und ich habe mir eigentlich teuer eingekauft. Also ich habe mein, es ist eine AG, die hat Umsatz gemacht. Die ist schon jahrelang bestanden. Die hat einen Wert gehabt und ich musste die kaufen und konnte zum Glück ein Darlehen können auftreiben, um die zu kaufen. Und habe dann im ersten Schritt 25% von der Gesamtfirma übernommen. Dann sind wir das Vierte gewesen, die beiden Vorgänger. Die einen sind Sohn und ich. Und seitdem ist mega viel passiert. Aktuell habe ich 50%. Bin immer noch mit dem Vater und dem Sohn zusammen. Wobei in den nächsten Wochen, Monaten wird eigentlich der zweite Sohn von dem noch seinen Teil übernehmen. Weil er ist jetzt in die 10 Jahre gerade durch. Und er ist jetzt offiziell pensioniert, schafft aber noch weiter, wahrscheinlich noch lange weiter. Sind wir mega froh und ich glaube, ihm macht es auch Spass. Und dann bin ich nachher mit 2 Brüdern im Geschäft. Und eben, wir werden 50% gehören und ihnen je 25. Aber damals ist es einfach so, eine Chance nutzen und die Unterstützung von meinen Eltern dafür bekommen, damit es geht. Aber ist für dich schon immer klar gewesen, dass selbstständig wird schwer, dass du den Schritt irgendwann wirst machen und das war einfach eine Opportunity, die sich ergeben hat? Oder, weil das war ein extrem mutiger Entscheid gewesen. Eben, hast du ein Darlehen aufgenommen, bist relativ jung noch gewesen. Vielleicht, ich weiss jetzt auch nicht, in der Branche, eben, du hast ja schon in dieser Branche die Ausbildung gemacht, aber sehr wahrscheinlich so Geschäftsführung und so weiter und so fort. Hast du auch noch nicht wirklich viel praktische Erfahrung gehabt? Also, es war ein mutiger Schritt gewesen. Hey, ganz ehrlich, es ist schon so lange her, ich kann dir nicht genau sagen, warum ich es damals gemacht habe. Und es war überhaupt nicht so reflektiert gewesen, wie man vielleicht heute darüber reden würde. Also, ich war irgendwie gerade Anfang 20 gewesen. Also, wo es dann wirklich der Schritt war, zu sagen, yes, ich mache da, bin ich 21 gewesen. Und eben irgendwie mit 20 oder vielleicht sogar 19. Ja, es müsste sogar 19 gewesen sein, das erste Mal irgendwie darüber geredet. Und nein, das war mir überhaupt nicht klar gewesen. Also, ich habe ja auch nicht gewusst, was es ist. Ich weiss noch, gell, eben, es ist 10 Jahre her und heute ist das Internet allgegenwärtig und all das. Aber damals ist es noch nicht ganz so krass gewesen. Und ich weiss schon, mein Feed war immer so irgendwie voll gewesen mit Geld verdienen online. Wie kann ich irgendwie etwas machen, selbstständig? Wie kann ich irgendwie außerhalb vom normalen Angestelltenverhältnis noch Geld verdienen? Es hat nichts funktioniert, was ich gemacht habe. Aber das habe ich schon ständig probiert oder wollen. Ich habe auch immer mega spannend gefunden, so die digitalen Nomaden und die digitalen Nomaden, wie die können umreisen und irgendwie von irgendetwas über das Internet leben. Ja, und habe nachher aber das Unternehmen damals hat eigentlich null mit digitalem Nomaden zu tun gehabt. Es ist voll lokal. Es ist eine Dienstleistung, die wir einfach lokal erbringen. Macht nichts online. Wir haben bis heute nichts online verkaufen oder irgendwie machen. Es ist einfach ein lokaler Dienstleistungsbetrieb. Insofern, es ist glaube ich einfach wirklich meine Eltern, die mich unterstützt haben, wo mir dann ein Darlehen gewährt haben. Weil so viel Geld würdest du in dem Alter gar nicht bekommen. Ich meine, ich habe die Lehre gemacht vorher. Kein Vermögen gehabt, also null Eigenkapital, das ich hätte reinbringen können. Ja, nachher war es einfach ein Machen gewesen und irgendwie mein Papi hat mich dort immer begleitet, auch wenn es darum gegangen ist, weißt, was du zahlst, was hat es wert, in welche Richtung, mit Treuhändern und so weiter. Und am Schluss war es wie so gewesen, komm, mach's. Das ist super geil. Aber hast du dort schon eine gewisse Vision gehabt oder weißt du, ein Ziel, wo du gesagt hast, hey, keine Ahnung, in 5-10 Jahren wollte ich dort und dort sein? Oder ist es dann wirklich einfach so ein Prozess gewesen, der einfach in Gang gekommen ist? Eigentlich ist es, glaube ich, wirklich fast ein Prozess gewesen, der dort in Gang gekommen ist. Wenn ich so zurückschaue, ich glaube wirklich nicht, dass ich da irgendwie mir damals die Gedanken gemacht hätte oder dass ich auch noch schon annähernd so eine reflektierte Person gewesen wäre. Ich weiss noch ganz witzig, es hat sich mega schlagartig geändert im Geschäft. In dem Moment, wo ich gewusst habe, jetzt gehört es mir, jetzt habe ich das gekauft. Und also eben, über den Betrag kann ich nicht reden, aber es war ein Betrag, der mich schon belastet hat. Also es ist nicht einfach so easy peasy funktioniert, weil man muss auch sagen, also ich hatte zwar das Darlehen bei meinen Eltern, zum Glück, es hat in der Zwischenzeit auch Jahre gegeben, die sind schlecht gelaufen und ich konnte nicht zurückzahlen, was eigentlich vereinbart gewesen wäre. Und dann bin ich mega froh gewesen, aber ich zahle auf dem Darlehen ganz normal Zinsen. Ich muss das zu 100% zurückzahlen. Auch logisch, weil ich habe 6 Brüder und meine Eltern könnten mir das nicht einfach irgendwie schenken oder so und die anderen mich so übervorteilen. Also darum, ich habe das schon gespürt. Ich habe das auch gemerkt. Und dort ist der Prozess losgegangen. Also wirklich mega. Und der Prozess, du hast ja noch gefragt, was der Grund war für den Podcast. So, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Der erste war, die Leute zu motivieren. Der zweite war, wir haben aus einem Neid raus, im Sportcenter, ist so 2017, 2018 die Phase gewesen, wo Facebook noch ganz gross war, Instagram so langsam gekommen ist. Und wir haben dann dort über eine Agentur mega gut Leads generiert und ein mega Wachstum gehabt über Online-Werbung für unseren Fitnessclub. Und aus dem aus ist dann noch eine Firma entstanden, wo wir Teil von der Dienstleistung übernommen haben. Das ist eben die Marketingagentur, die ich vorher geredet habe, wo die nicht ins Detail eingehen, außer du fragst nachher. Das hat aber dazu geführt, dass ich dort im B2B Sales machen musste. Vorher bin ich einfach im Fitness angestellt gewesen. Ich habe zwar Geschäftsführung gemacht und habe aber auch noch zum Teil wirklich Fitnesstrainings gegeben, Probetrainings gegeben, Trainingspläne erneuert und so. Und nachher habe ich plötzlich bin ich zu anderen Fitnesscentern und habe denen unsere Dienstleistung verkaufen. Und habe mega schnell festgestellt, hey, wenn ich dort hergehe, dann habe ich so zwei Herz, die schlagen in der Brust. Das eine ist das Unternehmerherz. Das war sogar noch das Größere gewesen. Also eigentlich bin ich dort an und ich habe mit denen geredet, so wie wir im Vorgespräch geredet haben vorher, gell? Irgendwie zwei Stunden schon da, bevor wir Aufnahmen gedruckt haben. Und habe einfach wissen, was machen sie? Warum sind sie erfolgreich? Oder was ist vielleicht nicht gut gelaufen? Was ist gut gelaufen? Und habe viel mehr für mich unternehmerisch etwas mitnehmen. Und dann ist eigentlich immer nach eben langen Gesprächen ganz am Schluss noch so gewesen, hey, übrigens, eigentlich bin ich ja da, um dir etwas zu verkaufen. Oder um dir mal unser Angebot zu präsentieren. Und habe einfach gemerkt, wie mega viel Spass mir das macht. Und habe dann weit gedacht und auch gewusst, das war immer noch branchenintern gewesen. Und habe einfach angenommen, so Thesen gehabt, wenn ich das jetzt noch branchenextern mache, mit Leuten reden, die selber ihr Ding machen und mit denen herausfinden, was machen die gut, was funktioniert bei denen, was sind ihre Fehler gewesen, kann ich so viel selber lernen aus jedem von diesen Gesprächen, dass ich, wie gesagt, ich mache das einfach öffentlich, ich committe mich dazu, ich muss nachher einmal in der Woche, weil ich mich committed habe, was sie mir ehrlich niemand würde interessieren, gell? Wenn ich nach drei aufgehört hätte, ja, eigentlich habe ich ja mir den Druck nur selber gemacht, der hat es aber auch gebraucht. Habe ich mich wie verpflichtet dazu, jede Woche mit irgendjemandem zu reden, der sein eigenes Ding macht und von dem können zu lernen. Also das war der zweite Grund. Einfach voll egoistisch. Ich habe plötzlich ein Medium, ein Tool, um mit so Leuten zu reden und um auch so Leute mal anschreiben, um mal mit so Leuten ins Gespräch zu kommen. Es haben bei weitem nicht alle zugesagt, die ich angefragt habe. Aber das war ein Tool. Und das dritte ist einfach auch noch das, was ich schon auch irgendwie dann gewusst habe, wenn du das lange durchziehst, du baust dir ein mega Netzwerk auf von spannenden Leuten, wo einen mega Wert hat. Glaube ich jetzt vor allem, denn im Moment brauche ich es zu wenig, das Netzwerk, weil ich es einfach auch nicht brauche, weil mein Leben super funktioniert wie ohne. Also, dass ich nicht angewiesen bin darauf und von niemandem etwas brauche und ich mega gerne helfen und so, aber niemandem etwas brauche. Aber ich weiss, wenn irgendwas wäre, wenn jetzt bei mir etwas nicht mehr laufen, wenn ich mal darauf angewiesen wäre, hätte ich so ein grosses Netzwerk schon mittlerweile von Leuten, die wo dann einfach, glaube ich, gerne würden etwas zurückgeben oder auch würden mir helfen, dass das so ein riesen, eigentlich wie nochmal ein Sicherheitsnetz ist, wo du finanziell nicht kannst, wo du nicht kannst irgendwie finanziell sagen, das hat so viel Wert, aber wo mir brutal viel Sicherheit geben, dass ich, egal was wäre, ich würde einen Job finden, ich würde irgendwo mit jemandem etwas machen können. Das ist so der zweite, also der dritte Punkt gewesen, eigentlich so. Netzwerk aufbauen, selber von denen lernen und natürlich eben den Menschen irgendwie Unternehmertum näher bringen. Wieso hast du dich für das Medium eigentlich entschieden? Also wie so ein Podcast und nicht vielleicht irgendetwas Visuelles? Oder gut, ein Podcast kann zu einem gewissen Grad auch visuell sein, aber hauptsächlich ist es das Audio. Wieso hast du gedacht, hey, Podcast ist das Richtige? Ich habe am Anfang wirklich nur Audio gemacht. Und eben, wir sind jetzt hier bei dir in Aarau und du machst ja auch nur Audio eigentlich. Ich habe darum heute meine Kamera mitgenommen. Genau. Und bin gespannt, ob es irgendwie brauchbares Material gibt oder überhaupt nicht. Ich bin da selber auch mega schlecht und ich habe es aber so geil gefunden, als ich dir geschrieben habe, ob du Kamera hast oder ob ich es mitnehmen soll. Hast du gesagt, hey, nimm es mit, aber du siehst mega schlecht in den Tonspur und wie und was, du kannst das gar nicht. Und ich finde das so geil, weil es geht mir genau gleich. Also weißt, und das ist das Geile, um zu sehen, wie viele Podcasts du hast, wie erfolgreich du mit deinen Podcasts bist. Und du musst keine Ahnung von dieser Technik, um das zu können. Weil du es halt einfach das, was du nicht kannst, abgibst. Ja. Und so ist es bei mir auch. Genau. Das, was ich nicht kann, respektive das, was ich nicht gerne mache, gebe ich ab. Und darum, ich habe mega lachen, als du mir das gesagt hast. Ich glaube, ich habe nicht wollen vor der Kamera zuerst. Ich habe Angst gehabt vor dem. Und das habe ich zum Teil auch nach wie vor. Mhm. Also das Syndrom, heisst es Imposter-Syndrom oder so, das Hochstapler-Syndrom, von halt irgendwie ein Gefühl hat, was die Leute dann denken. Mhm. Weißt du, so, weil ich selber das Gefühl habe, und ich, weißt, ich bin voll der random Dude. Also, ich kann nichts speziell gut. Also, ich glaube, ich sehe relativ gut im Unternehmen, was muss gemacht werden, in welche Richtung wir wollen. Das ist aber eben einfach auch etwas, was ich halt seit 10 Jahren mache und darum Übung drin habe. Aber sonst, weißt, ich kann wirklich nichts irgendwie außerordentlich. Es ist nichts Rocket Science. Es ist nichts, wo ich, weil für mich ist das alles so alltäglich, dass ich wie immer das Gefühl habe, kann ich den Leuten einen Mehrwert bieten. Auch. Aber da darf ich noch reingehen. Mhm. Jetzt muss ich noch eigentlich reingehen. Mhm. Der Punkt unbedingt. Ist, wir haben uns ja nicht wirklich gut gekannt. Ja. Wir haben jetzt ungefähr zwei Stunden ja. zusammen geredet und so. Und ich habe 2-3 Mal gesagt, so wie du redest, du bist sehr bodenständig. Weißt du, sehr eine ehrliche Person, so würde ich dich jetzt einschätzen. Und das, was du ja sagst, ist jetzt auch für mich hure spannend gewesen. Es stimuliert dich zu einem gewissen Grad. Du hast Erfahrungen, ob sie jetzt privat sind oder business-relevante Sachen, die sehr spannend sein können und auch inspirierend sein können. Und ich glaube, das ist ein Skill oder ein Mehrwert, wo man nicht unterschätzen darf. Das kann sein, das ist aber sicher auch zum Teil, weil ich jetzt über 300 Podcast-Folgen ja. wieder aufgenommen habe, oder? Und weil ich wirklich auch, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, habe ich ein bisschen mehr Konzept wie du, weil bei mir ist halt Hauptpunkt eigentlich, es geht um Unternehmertum. Mhm. Aber ansonsten, am Anfang hatte ich wirklich einen Fragebogen gehabt, wo ich den Leuten zugeschickt habe vorher, wo ganz strukturiert war, was wir besprechen. Und je länger, je mehr habe ich dann das aufgehört. Und jetzt schon ganz lange ist meine Vorbereitung auf eine Folge ist ein paar Minuten schnell dein LinkedIn-Profil anschauen, wenn du eine Webseite hast, auf deine Webseite gehen, wenn dein Unternehmen eine Webseite hat, auf die gehen. Einfach so schnell mir ein Bild machen von meinem Gegenüber. Und dann überlege ich mir, was will ich von dieser Person heute lernen und erfahren. Ja. Und nachher reden wir wie jetzt. Wir hocken da und reden. Und wir haben vorher die ganze Zeit so gesagt, was wollen wir überhaupt noch besprechen? Keine Ahnung, wir reden dann einfach. Ja, so. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Und das hat sich darum mega entwickelt. Also, dass ich glaube auch, durch das, wie ich gelernt habe, zuhören. Aber auch dann zum Zwischenfrage stellen, wenn es mich interessiert. Was ich noch muss lernen, ist weniger schnurren. Manchmal rede ich mir selber zu viel, dass ich irgendwie dann denke, hey, eigentlich, das interessiert. Eben, auch mit dem Gedanken, es interessiert mich nicht mehr, was ich sage. Ich habe ja den Gast, ich wollte eigentlich aus dem Gast das meiste rauszuholen. Und das ist einfach immer ein Prozess, wo du halt drin bist. Aber, weißt du, sind wir ganz ehrlich, wieder zu dem Hochstapler-Syndrom. Mhm. Ja, du sagst mir das. Und merci fürs Kompliment. Mhm. Aber ich habe wieder keine Ausbildung gemacht. Ich habe das nicht gelernt. Ich habe dir nichts vorweisen in die Richtung. Also ist halt immer so. Und wir sind ja so erzogen und so aufgewachsen, dass es da wie braucht, dass du kannst helfen. Mhm. Und ich weiss, dass das nicht so ist. Von all diesen Gesprächen, die ich gebe. Und trotzdem bist du ja so tief innen, hast du irgendwo den Glaubenssatz, dass ich wieder den gleichen Glaubenssatz habe. Mhm. Irgendwo. Kann ich jemandem helfen? Kann ich jemanden weiterbringen? Und ich mache zum Beispiel auch, ich tue Leute begleiten und coachen beim Aufbau von ihrem eigenen Unternehmen. Mhm. Und das war auch ein mega Prozess gewesen, zum Lernen, ich kann wirklich helfen. Weil für mich nach wie vor ist es so, diesen Leuten, ich sage ihnen nichts, was sie nicht herausfinden würden ohne mich. Und auch nichts, wo ich das Gefühl habe, ist jetzt mega krass. Ich kann dir nicht die crazy Taktik, keine Ahnung, was zeigen. Aber das Feedback, das ich von diesen Leuten bekomme, ist brutal gut. Und die sagen, hey, ohne mich wären sie nie so weit. Oder? Und für mich sind es eher halt offensichtliche Sachen, die ich ihnen erkläre. Aber eben zu lernen, dass es für mich offensichtlich ist, weil ich die Erfahrung drin habe, so gut machen, das ist mega schwierig. Auch bis heute. Und dann habe ich aber auch angefangen, weißt du, zuerst habe ich es eigentlich wie gratis gemacht. und dann das Feedback bekommen. Und dann habe ich halt mal irgendeinen Betrag angesetzt, was ich verlange dafür, weil es mir auch mega Spass macht. Und jetzt zu merken, ich habe den Betrag schon x-mal erhöht, was das da kostet. Weil meine Zeit, das, grundsätzlich weiss ich, meine Zeit hat das wert. Mhm. Weil ich an anderen Orten ja auch Geld verdiene. Aber die Frage ist nicht, hat meine Zeit das wert, sondern die Frage, die ich mir dort stelle, ist, kann ich den Wert liefern, den ich koste? Unabhängig von meiner Zeit. Weil nur weil meine Zeit das wert hat, heisst das nicht, dass der Kunde auch so viel profitiert. Mhm. Und das jetzt zu lernen und zu merken, mal, das hat den Wert, das ist ein spannender Prozess. Aber was ist denn für dich der Auslöser oder die Intention gewesen, jemandem willen zu helfen? Oder eben der Community willen zu helfen? Weil es gibt ja auch mega viele Leute, die sind sehr auf sich fokussiert, immer ein bisschen am Ellbögeln und so und haben ja nicht so gern, wenn vielleicht andere Erfolge haben und so. Das ist ja bei dir genau das Gegenteil. Also du bist ja, du bist ja ein Typ Mensch, wo es cool findet, anderen zu helfen, vielleicht andere zu sehen, wenn sie Erfolg haben, zu realisieren und so weiter und so fort, oder? Also grundsätzlich voll, aber es sind natürlich schon Momente, wo du dann selber so denkst, wenn du jetzt auf dem Weg bist, gerade mit einem Podcast, mhm, und nachher kommt irgendjemand, weißt, wo halt dann irgendwie etwas Ähnliches macht wie du und gefühlt an dir vorbeizieht oder mega schnell aufholt oder so, dann hast du manchmal auch so den Punkt so vom Denken, dass du irgendwie so Eifersucht hast, anstatt dass du es gönnst. Mhm. Und dann ist es immer ein Prozess, zum sagen, zum probieren, die Emotion umzudrüllen und dann zu schauen, vielleicht, warum hat er so viel Erfolg und warum hast du weniger Erfolg und nicht, dass das nicht als Eifersucht ist, sondern es kannst du das dem anderen gönnen, weil es ändert es für mich nicht. Also weißt du, wenn mein Podcast wächst, nicht seit dem Start, aber wächst eigentlich kontinuierlich. Und ich bin super happy darüber. Und solange er auch weiter wächst und ich mehr Leute kann helfen und die Leute Freude haben an dem, was ich mache, ist doch voll egal, ob jemand anderes Gleiche macht. Eigentlich im Gegenteil, weil ich mache es wirklich wegen der Sache. Und der Beweis dazu ein bisschen, ich habe vor ein paar Wochen jetzt eine Podcast-Folge aufgenommen, weil natürlich mich ganz viele Leute gefragt haben, ja, lohnt sich das? Warum machst du das? Kannst du mit dem Geld verdienen? Wie verdienst du mit dem Geld? Wie viel verdienst du mit dem? Habe ich eine Podcast-Folge darüber gemacht und eigentlich Januar, Februar 2024 wirklich mal meine Einnahmen, aber auch meine Ausgaben gezeigt. Mhm. Und auch wie das man einnehmen kann und was man ausgibt. Und ich tue jetzt da einfach noch ein bisschen Werbung machen, gehen Sie doch hören, dann, findet, ja, dann hören ihr die Beträge und was es ist und wie viel das man Umsatz machen kann. Und dort ist eindeutig so, mit den Ausgaben, die ich habe, und natürlich theoretisch könnte ich all das selber machen. Mhm. Oder fast alles. Ich will aber nicht. Und mit den Ausgaben, die ich habe, verdiene ich nichts. Also einen lächerlichen, mhm, Betrag für den Aufwand, den es ist. Und auch, was in den letzten 4 Jahren bald war. Was einfach wirklich also ein bisschen noch der Beweis ist, ich mache es nicht wegen dem Geld, sonst hätte ich schon lange aufhören müssen. Und dann finde ich es auch geil, wenn andere Leute das Gleiche machen. Weil, hey, Unternehmertum ist leider nach wie vor so eine krasse Nische. Mhm. Für mich ist es Daily Business und so viele von meinen bekannten Kollegen sind natürlich Unternehmer, weil du bist ja dann irgendwann in diesen Kreisen rein. Für mich ist das so das Normalste auf der Welt, aber in der Schweiz ist das so klein, nach wie vor. Also, dass ich eigentlich finde, alles, was passiert in diesem Land und jeder Creator, der das probiert zu fördern, ob mit Podcast oder mit was auch immer, finde ich einfach nur geil, weil ich hoffe, dass es irgendwann breiter wird, weil Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt, bin ich absolut überzeugt und darum finde ich es mega schön, wenn das einfach in die Welt rausgetragen wird, auch von anderen. Aber erzähl mal schnell, so ein bisschen, was noch spannend wäre, wäre so ein bisschen der ganze Life Circle bis jetzt von deinem Podcast. Weißt du, von der Entstehung, dann ist es eben, wie soll ich sagen, es immer grösser können machen, eskalieren in dem Sinn, du hast es können monetarisieren, hast jetzt eben schon über 300 Episoden gemacht, unglaubliche Leute kennengelernt und so. Jetzt aber auch Phasen gegeben, wo irgendwie mal so das Gefühl hast, hey, ich mag gar nicht, der Aufwand ist riesig. Was ist so ein bisschen der Journey gewesen bei dir? Also, ich habe angefangen am 30. April 2020 sind die ersten 3 Folgen rausgegangen. Mhm. Mein Coach hat gesagt, es müssen 3 sein am Anfang und nicht nur eine, dass man abonnieren kann. Und dann ist eigentlich, geil, ich habe mit ihm auch so eine Launch-Strategie erstellt. Mhm. Wie gehe ich raus, dass der Podcast gelost wird, dass die Leute es hören? Weil, du weißt es auch, nur eine Podcast-Folge aufnehmen und mal aufladen, als No-Name, da hört niemand. Und ich hatte damals wirklich nichts gehabt. Ich hatte zwar mein Unternehmen gehabt, ich war Unternehmer gewesen, insofern habe ich vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen schon können generieren wie Leute, die halt so etwas machen, die nebenan nichts haben. Das, ja. Aber ich hatte selber noch kein Instagram-Profil gehabt. Ich hatte kein LinkedIn-Profil gehabt. Nichts. Ich habe einfach von null her gestartet. Und darum einfach halt in meinem privaten Umfeld geschaut, dass jeder weiss, dass ich den Podcast mache. Das ist auch mega, eben gerade mit so dem mega Überwindung gewesen, weil du schon wie ein bisschen die Hose runterlässt, weil du mega Angst hast, wie reagieren all die Leute darüber, drauf. Was denken nachher die von dir, wenn jetzt du so eben, du stellst dich da als der grosse Unternehmer her, oder weißt du, so, und habe aber gewusst, es braucht es. Wenn ich das nicht mache, kann ich gerade hören. Du musst gar nicht anfangen, wenn du nicht bereit bist, nachher darüber zu reden und es öffentlich zu machen. Und dann ist der erste Monat, also nicht der April, sondern dann der Mai, ist eigentlich voll okay gelaufen. Gar nicht so schlechte Downloads gehabt. Ja, ich dachte, geil, jetzt geht es bergauf und hast irgendwie das Gefühl, so gross wird das und so. Der zweite Monat war Katastrophe. Der dritte Monat war Katastrophe. Der vierte Monat war Katastrophe. Der fünfte Monat war Katastrophe. Und ich glaube, nach dem zehnten Monat war es wieder so gut wie der erste. Mhm. Und zwar einfach, weil ganz am Anfang habe ich eben mit allen in meinem Umfeld Werbung gemacht. Und die haben halt jeden Mal reingelassen. Die meisten wollten halt mal wissen, was das denn überhaupt ist. Ah, was macht er da, oder? Und darum sind viele Downloads gewesen. Im zweiten Monat sind die alle weg, die einfach mal reinhören wollten. Und ab dann haben nur noch die gehört, die wirklich Interesse daran haben. Und das sind einfach halt nicht alle gewesen, die am Anfang mal reingehört haben. Und bis dann irgendwie das langsam wieder ein bisschen wächst, mit Leuten, die du nicht kennst, mit Leuten, die das spannend finden, die du irgendwie erreichst, über das, dass du halt eben dein Insta-Profil hast, dein LinkedIn-Profil hast, deine Interview-Gäste, das halt in ihrem Netzwerk und so auch teilen, ist das ewig gegangen. Und ich glaube auch, zum Vorsagen, wenn ich sage, was kann ich gut vielleicht, oder warum, dass ich heute vielleicht für einige, die zulassen, oder für viele, die zulassen, als erfolgreich wahrgenommen wird, ist, ich habe diese Phase durchgehabt. Mhm. Das ist alles. Ich habe diese Phase durchgehabt, wo es fast kein Wachstum gegeben hat, wo es einfach nur ein Input war. Ich habe keinen Rappen damit verdient. Und einfach dort habe ich weitergemacht, weil ich mich, und ich glaube, da ist wirklich jemand dahinter, und weil ich mich öffentlich dazu committed habe. Darum habe ich es durchgehabt, sonst hätte ich, glaube ich, auch aufgehört. Und von dem her habe ich bis heute einfach weitergemacht. Mhm. Obwohl ich nichts damit verdiene, also nicht, fast nichts, oder? Einfach aus dem Grund habe ich es durchgezogen. Und das ist, glaube ich, die Stärke. Weil wenn du das einfach 4 Jahre machst, über 300 Folgen machst und natürlich ein bisschen irgendwie schaust, dass du es promoten kannst und hoffentlich immer besser machst und Gäste, dass sie in ihrem Netzwerk teilen, es kann nur wachsen. Und es wächst auch nach heutigem Standard. Ich hätte gedacht, das ist viel mehr nach 4 Jahren, wie das, was heute ist. Aber was hast du denn dazu, als du angefangen hast, so gedacht für dich, was ist so das Ziel? Zum Beispiel, ich will den grössten Unternehmenspodcast in der Schweiz werden. Oder hast du irgend so ein konkretes Ziel schon für dich definiert gehabt? Weil das dort, die Phase, durchbissen hast, musst du irgendwie ein Ziel gehabt, dass du gesagt hast, hey, schau, ich mache das, ich ziehe es durch, außer dein Commitment, das natürlich damals aufgebracht hast. Aber ich glaube, ich habe damals die Erfahrung schon mal gemacht mit etwas anderem, wo ich dann früh abgebrochen habe. Und darum habe ich gewusst, es geht nur mit dieser Zeit. Was das war, kann ich sagen. Wir haben vom Sportcenter her, da habe ich mal auch so eben online Geld verdient, oder? Da habe ich mal reingebracht, hey, lasst uns einen YouTube-Kanal machen zum Thema Fitnesstraining. Einfach, wo wir mal, es hat dort schon ein paar YouTuber gegeben, Deutsche, die das recht gut gemacht haben. Dann sind so die ersten Schweizer dazugekommen, die es aber alle auf Hochdeutsch gemacht haben. Ich habe gesagt, komm, wir machen jetzt auch so etwas. Und dann haben wir das eben genau so in dieser Phase irgendwann aufgehört. Und irgendwie, ich weiss es nicht mehr wie lange, ein paar Monate oder vielleicht sogar 1-2 Jahre später, habe ich mich einfach mal wieder in den Kanal eingeloggt. Und wir haben, glaube ich, etwa 40 Videos gemacht. Und weißt du, wo wir aufgehört haben, haben die irgendwie zwischen 20 und vielleicht 100 Downloads gehabt. Also eben voll nichts. Dann habe ich mich irgendwie 1-2 Jahre später wieder eingeloggt. Und nachher sind 3 von diesen Videos sind in der Zwischenzeit, nach Wochen oder Monaten, nachdem sie veröffentlicht sind, viral gegangen. Also für unsere Verhältnisse. Das eine, das Beste, hat glaube ich 60'000 Views gehabt. Das eine hat irgendwie 50 und das andere etwa 20'000 Views gehabt. Und dann, also das hat mir so, es hat mich so angeschissen, dass wir nicht weitergemacht haben, weil es hat mir so die Augen geöffnet, dass es kann nicht jedes Video erfolgreich sein. Du kannst nicht von Anfang an erfolgreich sein. Aber jetzt in diesem YouTube-Ding, aus welchem Grund auch immer, hat der Algorithmus irgendwann ein Video, das schon wochenlang da war, gepusht. Und das zeigt. Und das hätte, wenn wir dann noch aktiv gewesen wären, mit weiteren Videos, bin ich mir ganz sicher, hätte das auch zu mehr Abonnenten geführt. Weil wir aber dort halt schon seit Monaten keine neuen Videos eröffnet haben oder rausgelassen haben, macht es ja für den Zuschauer auch keinen Sinn, das zu abonnieren. Es hat schon natürlich ein Wachstum gegeben, aber jetzt ein kleines Abonnentenwachstum. Und das hat mir einfach wie dort auch schon, habe ich wirklich gewusst und habe selber festgestellt, es geht nur, wenn du durch die Phase durchgehst. Es kann nur dann gross werden. Und wie gross das einmal wird, oder vielleicht auch nicht, habe ich nicht können sagen, habe ich nicht gewusst. Aber ich habe gewusst, wenn du jetzt aufhörst, kann es nicht. Du musst es durchziehen. Und darum habe ich es durchgezogen. Mindestens das Jahr. Dann ist aber sogar, was noch passiert ist. Es hat, gell, ich habe es ja am Anfang gesagt, ein Grund war, ich kann mein Netzwerk ausbauen und ich kann davon lernen. Und ich habe halt einfach selber gemerkt, wie das ich persönlich davon profitiere. Von all diesen Gesprächen. Wie mir das Spass macht. Ich freue mich auf jedes einzelne Gespräch. Und das war sicher auch ein Grund, wo ich gewusst habe, selbst wenn es nicht mehr hören würde, ich würde davon profitieren. Und wenn es nur schon dieses Medium ist, dass ich mit so Leuten überhaupt reden kann und sie zu mir kommen und mit mir reden, weil ich halt einen Podcast habe, selbst das bringt mir etwas. Also das sind sicher so Sachen, darum habe ich es durchgezogen. Weil wenn du es wegen Geld machst, machst du nicht so lange. Und dann ein halbes Jahr, gut ein halbes Jahr, wo immer noch schlecht gelaufen ist, immer noch scheiße gelaufen, nach dem Start haben wir erfahren, dass wir älter werden. Und das war einfach der Moment, wo ich gewusst habe, wenn ich das jetzt wirklich langfristig weiterziehe, länger wie nur das Jahr, wo ich mich committed habe, dann geht es nur dann, wenn ich es irgendwie zu einem Business mache. Wenn ich irgendwie Einnahmen generiere, dass ich mindestens einen guten Teil von der Arbeit abgeben kann, dass ich nicht alles muss selber machen muss, weil sonst braucht man das zu viel Zeit als Hobby neben der Familie, neben meinem Sohn, weil ich einfach halt dann auch Zeit mit meinem Sohn verbringen. Und darum habe ich dort gemerkt, okay, wenn ich das langfristig weitermache, muss ich jetzt Umsatz damit generieren, dass ich kann ganz viel Zeug abgeben, dass es für mich noch ein Hobby ist, das nicht ganz so viel Zeit bringt und oder vielleicht irgendwann wirklich zu einem Business wird, wo ich damit Geld verdiene, dass ich auch auf der anderen Seite beim Sportcenter kann, ein bisschen Pensum reduzieren, bei der Marketingagentur mich zurücknehmen und so weiter. Dann ein halbes Jahr Podcast gehabt, ich habe eigentlich wirklich schnell 2 Werbepartner gefunden, und aber einfach auch nach heutigen Verhältnissen einen lächerlichen Betrag gezahlt haben. Aber es ist mir auch noch nicht um den Betrag gegangen, sondern damals, und es sind nur 3,5 Jahre her ab heute, seit heute. Aber damals hat es, glaube ich, wirklich eigene, ich habe keinen Podcast aus der Schweiz gekannt, der Werbepartner drin gehabt und mit dem Geld verdient hat. Das Medium ist ja so explodiert in den letzten 3,5 Jahren. Und es war für mich der Proof of Concept gewesen. Es gibt wirklich Firmen in der Schweiz, die bereit sind, für so etwas Geld zu zahlen. Und wenn es noch so ein kleiner Betrag war. Und ab dort ist es quasi weitergegangen. Und was ich aber muss sagen, und auch bis heute, obwohl ich gewisse Grösse habe, Werbepartner suchen ist etwas, was du aktiv machen musst und nichts, was dir entgegenfliegt. Es gibt vielleicht mal irgendjemanden, der kommt und sagt, hey, ich würde gehen. Aber von dem kannst du nicht leben. Also, und ich glaube, das ist auch etwas, was ich jedem Creator empfehle, der vielleicht seine Videos macht, seine Podcasts macht, auf Instagram, was auch immer aktiv ist. Es braucht viel weniger Reichweite, wie du denkst, zum Geld verdienen, wenn du aktiv auf die Suche nach Werbepartner gehst. Damit aber der Werbepartner einfach auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte mit dir Werbung machen, braucht es viel Reichweite. Also ich glaube, wahrscheinlich, ich würde sagen, auf Insta oder so ist das wahrscheinlich etwa 10'000, wo es dann wirklich langsam einfach auch in einer Menge, wo du kannst sagen, okay, es kommt immer etwas rein, von dem kannst du aber nicht leben, was in der Schweiz für das reintröpfelt kommt. Und dort habe ich einfach für mich gesagt, das ist eigentlich für mich heute einer der grössten Jobs. Werbepartner suchen. Aber wie affin sind denn so die Firmen mittlerweile auf Podcasts? Weißt du, so ein bisschen, kennt man das Medium? Logisch kennt man es, aber versteht man das Potenzial von diesem Medium? Oder ist das etwas, wo du wirklich proaktiv wirklich den Leuten musst erklären und ihnen aufzeigen, was da überhaupt alles für Zahlen oder Möglichkeiten bestehen? Ich glaube, im letzten Jahr ist brutal viel gegangen. Mhm. Also ganz am Anfang war es schon noch so, dass es so ganz wenig waren, die halt wirklich affin waren auf das. Heute habe ich das Gefühl, hat es eine sehr grosse Änderung gegeben. Und gell, das Geile am Podcast, du hast gefragt, warum ein Podcast, ich wollte mich nicht filmen, aber ich wollte nicht noch mein Gesicht zeigen. Mhm. Meine Stimme hat mich so lange. Und das Geile am Podcast heute finde ich, also siehst du wahrscheinlich auch bei deinen Zahlen, die brutal lange Zeit, die Leute zulassen. Und das hast du in keinem anderen Medium. Mhm. Ich filme meine Podcasts heute, die kommen auch auf YouTube, aber das ist ein Bruchteil von der Zeit, wo durchschnittlich geschaut wird, wie der Podcast gelost wird. Und das führt zu brutal viel Vertrauensaufbau. Auch für deinen Gesprächspartner. Mhm. Oder? Also, wenn die Leute hören, jetzt in deinem Podcast, oder? Merci vielmals, dass ich dafür da sein, wie die Leute, die deinen Podcast hören, hören mir jetzt eine Stunde lang zu. Vielleicht sogar länger, vielleicht ein bisschen weniger, aber die hören mir mega lang zu. Und das führt, glaube ich, gebt mir ein Feedback oder gebt dem Stefan ein Feedback, zu mega viel Vertrauensaufbau. Mhm. Also entweder, ich meine, es gibt ja beide Seiten, entweder denkt man, ist ein Vollidiot, ist mir unsympathisch, will dich nicht zulassen, aber dann hättest du nicht bis jetzt gelassen. Also, sondern damit du bis jetzt hörst, hast du irgendetwas, was dich interessiert, an meiner Geschichte, an dem Interview, bin ich dir wahrscheinlich irgendwo sympathisch. Merci für das. Und das führt automatisch dazu, dass du so viel Vertrauen aufbaust. Nach 300 Folgen, und es gibt, also das ist natürlich nicht die Mehrheit, aber es gibt Leute, die haben jede einzelne Folge in meinem Podcast gehört. Und die kennen mich so mega gut. Mhm. Und ich kenne sie nicht. Und nachher gibt es so ganz selten, aber dass du mit denen mal in ein Gespräch kommst irgendwo, oder die dir schreiben. Und das ist eine ganz spezielle Situation. So einseitiges Wissen und eine einseitige Beziehung, weil, meine, wem hörst du 300 Stunden zu? Oder 100 Stunden im Jahr? Das sind ganz wenige Leute. Vor allem ist ja dann eben, so ein Podcast ist ja meistens irgendwo reflektiert und ein bisschen intensiver und nicht einfach schnell so ein Smalltalk-Gespräch. Die kennen mich voll und ich denke so, und hey, mega schön, aber wer bist du? Erzähl mir mal von dir. Warum hörst du meinen Podcast? Und das ist eine ganz spezielle Situation. Ich habe den Vater verloren. Über was hast du die Frage gehabt? Ich weiß es auch nicht. Du weißt es auch nicht mehr. Noch mal schnell überlegen. Ist das ist mein Problem. Ich habe vorher gesagt, ich rede zu viel. Ich habe die Kampf jetzt auch völlig davon. Ist ja scheißegal. Mhm. Und überhaupt nicht davon. Es ist nur darum gegangen, so ein bisschen um die Journey, Monetarisierung mit den Firmen und so. Aber wir machen ja Input pur aus. Ja, deine Frage war, ob die Firmen affin sind. Damals gar nicht. Ich habe den ersten Kunden. Mhm. Und heute, glaube ich schon, es ist einfach auch die Erfahrung da. Viele Firmen haben es mal probiert und gemerkt, es funktioniert gut. Mhm. Und das führt sicher dann dazu, dass mich und ich habe jetzt, also es gibt, vielleicht wäre das für dich noch spannend, vielleicht bist du auch schon dabei, eben, es gibt auch irgendwelche Firmen, die probieren, das auch zu vermitteln. Oder? Und sagen, hey, du bist Creator, du machst jetzt Podcasts, aber du willst jetzt nicht selber noch aktiv auf Werbepartner zugehen, wo du dann kannst sagen, schau, irgendwie das sind meine Daten, der lässt zu, und sie suchen für dich Werbepartner. Du kannst immer noch Ja oder Nein sagen, wenn sie mit einem Angebot kommen, oder? Aber das ist cool. Und das, dort weiss ich auch, die haben jetzt gerade im 24. als Wachstum von einfach Werbepartner, die Werbung machen in Podcasts. Egal in welchen quasi, wo sie dann eben auch als Aggregator nutzen und sagen, ich will in Podcasts Werbung machen, sag mir, wer das für mich sinnvoll ist. Also ich glaube, da geht es gerade in den nächsten 1, 2, 3 Jahren nochmal extrem viel. Ist einfach, ich finde, das ist eine andere Qualität. Weißt du, das ist das, was du vorhin gesagt hast. Jemand hört dir eine Stunde zu. Das Vertrauen ist da. Materie ist je nachdem wirklich etwas, was ultra spannend ist. Und das schafft irgendwie Vertrauen. Da gibt eine andere Qualität auch. Als wenn sie jetzt einfach irgendwie auf Facebook oder irgendwo in einer Story drin siehst, die Werbung. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ein ganz anderer Kontext. Auch. Was mich auch mega würde wundern, ist so ein bisschen das Thema bei dir in diesem Prozess, in den letzten 3,5 Jahren, ist so ein bisschen Self-Branding. Also, du hast vorhin gesagt, eben hast du angefangen mit Instagram, LinkedIn und so weiter und so fort. Wie wichtig ist das Thema mittlerweile für dich? Ja, natürlich ist es wichtig, aber ich tue mich mit dem nach wie vor auch, es fällt mir nach wie vor auch schwer. Eben nach wie vor so der Punkt, kann ich etwas erzählen? Interessiert die Leute etwas, was ich mache? Weil im Podcast kann ich das immer über meinen Gesprächspartner definieren. Und es gibt ein paar Solo-Folgen, die ich gemacht habe, aber das ist ein Bruchteil. Ich weiss, ich habe es nicht, vielleicht, ich glaube, weniger wie 10. Mhm. Mit 300 bis 300 Folgen habe ich einfach allein gemacht im Podcast. Also ich kann mich eigentlich auch immer hinter meinem Interviewpartner verstecken. Und wenn du auf meine Plattformen gehst, dann siehst du, die absolute Mehrheit von meinen Posts sind Bilder von den Interviewpartnern und nicht Bilder von mir. Und im Moment ist es schon so, dass ich merke, ich muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr machen. Weil die Menschen folgen ja gleich Personen. Also, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber auch die Podcasts, die du hörst, du folgst diesen Personen und du willst dann vielleicht auch manchmal ein bisschen etwas über die Person wissen. Logisch ist vielleicht der Interviewpartner spannend. Aber es geht halt immer um die Kombination. Und darum habe ich jetzt nach 3,5 Jahren angefangen, mir eine Kamera zuzutun. Ich habe jetzt hier eine Kamera und mache auch ab und zu mal Reels, wo ich im Zentrum bin. Eine Aussage von mir und nicht eine nur vom Interviewpartner. Aber nach wie vor, also ich will auch nicht berühmt sein. Mhm. Weil ich sage jetzt in dieser Nische, und eben Unternehmertum ist ein Nischenthema, das ist okay. Das ist auch klein. Aber ich würde auch nicht wollen, jetzt irgendwie Influencer sein, wo einfach niemand mehr rumlaufen kann, ohne dass er erkannt wird. Ich bin weit weg von der Reichweite, natürlich auch. Aber das ist auch nicht mein Ziel. Aber eben, auch wenn man jetzt auf LinkedIn schaut und so, ist es ja schon so, dass du auch präsent bist, dass du Sachen postest, Beiträge machst, den Podcast shares und so weiter und so fort. Was sehr wahrscheinlich ein wichtiges Tool ist, auch für dich, dann, um den Reach zu generieren und eben die Hörer auch anzusprechen. Ja, also schlussendlich ist der Fokus oder das Fokusmedium ist der Podcast. Und das Problem am Podcast ist, du kannst nicht viral gehen. Wenn du nur einen Audio-Podcast hast, das, was bei den YouTube-Videos, die ich vorher gesagt habe, passiert ist, dass irgendwann ein Algorithmus dich pusht, gibt es kein Podcast, glaube ich, weltweit, es wäre mir keiner bekannt, wo da passiert ist, dass hauptsächlich ist ja Spotify oder Apple Podcast, dass die plötzlich dich gepusht haben, egal wie gut der Folge angekommen ist. Also, über diesen Weg kannst du gar nicht skalieren. Das heisst, damit ich mehr Leute erreiche, die sich hoffentlich dann inspirieren lassen, muss ich es über andere Plattformen machen und dann die Leute auf den Podcast verweisen. Und darum ist schlussendlich LinkedIn als Hauptplattform, was bei mir ist, weil es ja eben auch sehr Business, es ist ein Business-Podcast, es ist ein Unternehmer-Podcast, wo dort ist eigentlich das Ziel, dass ich die Leute auf den Podcast kann verweisen. Und nicht also nur das Ziel, auf LinkedIn zu wachsen. Aber das hängt halt zusammen, oder? Ist ja logisch, wenn ich auf LinkedIn, jetzt habe ich knapp 6'000 Follower, wenn ich natürlich auf LinkedIn wachse, eben, dann führt ja das dazu, dass irgendwie der Podcast gelost wird. Und wenn ich halt, je mehr Follower, dass ich dort habe, desto mehr Proof habe ich schon von Anfang an, dass wenn jemand mal auf mein Profil geht und dann sieht, ich mache einen Podcast, dass er dann sagt, ah, okay, ich komme drauf. Wenn du 300 Follower hast und jemand sieht, du machst einen Podcast, dann denkt er, was ist echt das für einen? Mhm. Und wenn halt bei 6'000 ist das schon anders und bei 15 oder 20'000 wäre es nochmal anders. Also das ist halt einfach part of the game. Ich mache es gern, verstehe mich nicht falsch. Aber das ist auch etwas, wo ich also ist schon auch ein Mittel zum Zweck und etwas teilweise ein nötiges Übel. Ja. Also es ist nicht da, wo mir am meisten Spass macht, dass ich irgendwie die Menge vielleicht auch an Posts muss generieren oder Set generieren oder Wort generieren, dass ich kann wachsen kann. Ist nicht immer Social. Eigentlich kann ich alle anderen Plattformen abgeben. Das Einzige, was ich selber mache, Social Media, ist Posts auf meinem persönlichen Profil. Ich habe ein LinkedIn, also das macht dein Ding-Profil, das hat auch über 3'000 Follower. Dort mache ich keinen einzigen Post selber. Auf Instagram, ich mache keinen einzigen Post selber. Ich schneide kein einziges Reel selber oder so. Also, sondern das geht nachher an die Agentur, die macht das und die postet das. Und das, was ich selber mache, ist auf meinem persönlichen Profil. Und dort ist es halt einfach so, dass du merkst, wenn du mehr machst, geht mehr. Es ist halt einfach wirklich, du weißt einfach, es geht mehr. Was ist jetzt das, was du sagst, hey, aus diesen 300 plus Episoden, das habe ich für mich mitnehmen, ob es jetzt privat ist oder auch für dein Geschäft als Unternehmer, wo du sagst, hey, mega viel, eben, logisch, von jedem kannst du natürlich mega lernen, aber gibt es so Sachen, wo du sagst, hey, dort habe ich extrem viel dazulernen? Also ich glaube, man muss es fast trennen von Geschäft und Privat. Geschäft oder unternehmerisch, etwas, was ich jetzt nicht aus einem einzelnen Podcast, sondern insgesamt und vielleicht auch durch die Journey, die ich unternehmerisch gemacht habe, nebendran in dieser Zeit war, aber was ich in den letzten 3,5 Jahren gelernt habe, ist, dass du einfach, dass du kannst wachsen, dass du kannst unternehmerisch erfolgreich sein, darfst du einfach Marketing und Vertrieb nicht vernachlässigen, ja. Im Gegenteil. Ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung ist Grundlage von deinem Unternehmen oder muss Grundlage sein. Ohne das geht es gar nicht. Aber es reicht nicht. Mhm. Sondern wenn du ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung hast, das, was den Erfolg ausmacht, ist, dass du das nach außen kommunizierst. Und das ständig und viel. Und immer. Und das hat sicher bei uns unternehmerisch zu einem sehr hohen Erfolg geführt. Eben, unser Produkt haben wir laufend weiterentwickelt und besser gemacht und probiert es immer besser zu machen. Das ist aber schon, das ist wirklich schon sehr gut. Das ist ja schon vor 10 Jahren sehr gut gewesen und heute ist es nochmal viel besser. Und ich kann voll hinter dem stehen und das müssen wir nach außen tragen. Und das bringt dann etwas. Und das ist, glaube ich, so etwas wirklich, was ich extrem gelernt habe in dieser Zeit. Und dann so, also privat ist schwierig, aber was geht unter privat? Privat finanziell, wir haben im Vorgespräch schon viel darüber geredet, ist es einfach so, ich habe lange Zeit das Gefühl gehabt, ich will mega viel von meinem Einkommen auf die Seite tun und sparen und für die Zukunft und irgendwann können vielleicht einmal nur von Kapitalerträgen leben, also passives Einkommen und finanzielle Freiheit im Sinne von, dass ich wirklich nicht mehr muss arbeiten muss, um leben und einfach das Leben geniessen. Und in den letzten 4 Jahren habe ich gelernt, eben in der Kombination von Gesprächen, von Erfahrungen und allem, von diesen Podcast-Gesprächen, dass ich mega gerne arbeite. Also, dass ich gar nie nicht wollen arbeiten, sondern dass ich etwas machen will, was mir Spass macht. Dann mache ich es gut. Und dann fühlt es sich vielleicht auch nicht wie Arbeiten an, aber dann will ich das auch machen. Insofern bringt es mir gar nicht, nur ein passives Einkommen zu machen, weil ich weiss, ich werde immer irgendwo noch ein aktives Einkommen haben. Zumindest bis irgendwo zu einer Pension. Und das nimmt dort einen mega Druck weg. Dass ich nicht zuerst musst du den Umweg machen über ganz viel Geld. Und, sondern dass ich auch in dem, wenn ich sage, Unternehmertum ist die geilste Lebensform, die es gibt auf dieser Welt, dann ist das darum, weil du entscheidest. Du hast in der Hand, das so aufzubauen, es so zu strukturieren und vielleicht auch so umzustrukturieren, wie du es gerne hättest. Und das, ich sage nicht, dass das ein einfacher Prozess ist. Das kann mega schwierig sein. Das ist auch nicht etwas, was du von heute auf morgen kannst machen. Das ist auch bei mir über Jahre gegangen, dass ich heute die Freiheit habe. Eben, wir sind letztes Jahr 6 Monate umgereist. Wir sind in Europa gewesen. Ich habe ortsunabhängig geschafft. Ich habe meinen Job mitgenommen. Aber ich konnte all das machen von unterwegs aus, weil ich es so aufgebaut habe, weil ich es so umstrukturiert habe. Das ist Jahre gegangen im Sportcenter, weil es ist ein Unternehmen, das lokal Dienstleistungen erbringt. Aber als Unternehmer kannst du das, wenn du willst und nachher die Entscheidungen triffst in die Richtung und sie umsetzt. Und das habe ich darum auch gelernt, um dort einfach zu sagen, es braucht gar nicht den Umweg über, du musst mega viel haben und passiv das einnehmen, sondern du kannst, wenn du es richtig machst und dran bleibst, dein Unternehmen auch so aufgleisen, dass es dir die Ziele ermöglicht, die du gerne hättest. Du musst es aber machen. Und dort gibt es immer wieder Diskussionen oder Gespräche mit Unternehmern, die rein Unternehmer sind, viel weiter sind wie ich. Also weißt du, ich bin Unternehmer, aber ich habe ein kleines KMU, einfach ein Standort, ein Fitness oder so ein Sportcenter. Ich habe nicht 300 Standorte oder ich bin nicht international tätig oder irgendwas. Aber ich habe mich einfach entschieden, zu sagen, das soll mir so viel geben, wie ich will. Ich möchte das so aufbauen, dass es ein Werkzeug ist, wo mir das geilste Leben kann ermöglichen kann, das ich gerne hätte. Und nicht, dass ich das Werkzeug von meinem Unternehmen bin. Und das höre ich so oft von Leuten, die eben unternehmerisch viel grösser sind, die durch das vielleicht viel mehr Einkommen haben, viel mehr Vermögen haben. Und dann sagen sie, ich finde es so cool, dass du das machst, ich würde auch gerne. Und dann frage ich, warum machst du es nicht? Und dann kommt einfach Ausrede um Ausrede um Ausrede, warum es nicht gemacht kann werden. Und darum, ich weiss, es ist nur eine Entscheidung. Und ich hätte auch nicht vor 10 Jahren einfach sagen können, ich gehe morgen. Geht nicht. Okay. Und ich, das glaube ich auch, könnte die Unternehmer vielleicht nicht. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt da morgen Gang. So ist es nicht. Aber wenn du das willst, dann musst du sagen, okay, jetzt setze ich die Entscheidungen um und dass ich dort herkomme, innerhalb von irgendeinem Zeitraum, wo das gemacht werden muss. Und das kann teilweise verdammt hart sein und es ist nicht nur einfach und es gibt Rückschläge und alles. Aber wenn du da willst, musst du sagen, dort her will ich. Und das ist mir vielleicht dann auch wichtiger, wie noch mehr Wachstum. Oder für mich ist das wichtiger, wenn im Sportcenter zu sagen, wir kaufen neu mit neuen Filialen. Wir werden grösser. Wir werden, keine Ahnung, der grösste Anbieter im Sport- und Fitnessbereich in der Schweiz. Das ist nicht das Ziel. Ganz bewusst nicht. Aber wie regelmäßig tust du dich da wieder? Oder machst du eine Auslegeordnung und sagst, hey, look, das ist wirklich das und das, was ich will. Und auf das arbeite ich auch. Weil ich nehme an, das passt sich je nachdem dann auch eben den Lebensumständen etc. dann wieder an. Das passt sich extrem den Lebensumständen an. Und im Moment ist gerade so eine Auslegeordnung, die passiert. Weil vor 7 Wochen ist ein zweites Kind gekommen. Und gell, das ist. Also das geht auch nur mit meiner Frau zusammen. Und das ist auch dort etwas, was du besprechen musst, wo ich nicht allein kann in meinem Zimmer entscheiden und sage, ich will jetzt da. Und sie muss dann, sondern das müssen wir natürlich zusammen schauen. Was macht Sinn? Mhm. Und ich kann im Moment gerade sagen, es ist auch gar nicht einfach. Also weißt du, jetzt ist das zweite Kind da, es ist brutal intensive Zeit aktuell. Und ich weiss auch nicht, was das in Zukunft heisst. Wie sich da wieder verändert. Nachher, irgendwann geht es darum, dass unsere Kinder in die Schule, in den Kindergarten müssen. Dann musst du wieder neu überlegen. Du musst sagen, okay, wenn wir noch vor Ort uns wirklich niederlassen und sie vor Ort in die Schule tun, ganz normal Einschulen machen und tun, oder wenn wir weiter rumreisen, wie wir es letztes Jahr gemacht haben und halt ein Homeschooling machen, oder wenn wir irgendwo in einer Privatschule unsere Kinder tun, oder gibt es dann irgendwie, es gibt immer mehr Online-Anbieter, die so im offiziellen Homeschooling unterstützend da sind, aber das ist offiziell nur meistens nicht eine richtige Schule, sondern nur Nachhilfeunterricht, aber wo es halt einfach das Homeschooling vereinfacht. Das sind alles Sachen, wo ich mir Gedanken mache, sonst wüsste ich es gar nicht, oder? Ich habe aber noch keine Entscheidung. Und jetzt gerade unmittelbar im Moment mit unserem Kleinen würde es für uns, so wie wir wollen, unterwegs sein, nicht Sinn machen, jetzt zu gehen. Er ist einfach noch zu klein und zu anstrengend. Und darum ist es auch so, ja und wann geht es wieder? Wie, jedes Kind ist anders. Geht es in einem halben Jahr? Geht es nicht? Und aktuell ist es wirklich auch so, dass wir eher uns auf ein Datum fixieren langsam und sagen, bis dann haben wir entschieden. Weil im Moment können wir uns nicht entscheiden. Mhm. Weil es ist so viel und eigentlich haben wir das Reissen wieder zu gehen, wissen aber so, wie es im Moment ist, macht es einfach keinen Sinn. Leben aber daran ein bisschen provisorisch, weil wir uns nicht so einrichten, als würden wir jetzt nicht wirklich fix sesshaft sein, mit der ganzen Kinderbetreuung auch und so. Oder? Und darum ist es aktuell eine schwierige Situation, weil wir irgendwie so ein bisschen in einem Provisorium leben. Und darum sage ich, es ist nicht einfach einfach. Mhm. Oder? Es ist ein Megaprozess, der sich laufend und immer verändert. Und gerade mit Kind, dann haben die irgendwann ihren Kopf. Und wenn du nachher irgendwie das Gefühl hast, wir wollen umreisen und es immer nur das Geschiss ist, weil die Kinder nicht wollen, sondern weil die Kinder noch einmal in der Schule fix, dann musst du dich wahrscheinlich irgendwann an dem beugen und halt sagen, es ist für alle einfacher, wenn wir es so machen. Ja, also das laufend ist immer ein Prozess. So ein bisschen zum Schluss, so ein deine Einstellung. Ich finde, du bist jemand, der mega positiv ist, oder? Weißt du, so ein bisschen vom Mindset her positiv, ja, einfach vorwärts denkend und geht auch. Was ist so ein das, wo dich jetzt an den Punkt gebracht hat und vielleicht dich auch inspiriert, nebst all deinen Podcast-Gästen natürlich, dass du eben immer so etwas reissen willst, möglichst etwas Positives schaffen, optimieren und so weiter und so fort? Also zuerst ist mir ganz wichtig zu sagen, dass natürlich nicht einfach mein ganzes Leben immer so positiv ist, wie das vielleicht auch in den Podcasts wirkt oder in dem, was du postest, wirkt oder so. Also ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch, so wie du sagst, aber das ist halt immer einfach eine verzerrte Wahrnehmung, die du hast, wenn du jetzt nur meinen Podcast hörst oder nur mich verfolgst online, weil das ist so ein kleiner Ausschnitt von meinem Leben. Und ich habe daily struggles und wir haben Probleme. Und also weißt, einfach das ist mal ganz grundsätzlich. Ich glaube, das geht häufig vergessen in der heutigen Welt. Und dann vergleicht man sich mit so jemandem wie vielleicht mit mir und fühlt sich scheiße, weil man immer das Gefühl hat, die haben nie Probleme, bei denen geht alles so locker, es ist immer so einfach, die erreichen alles, was sie wollen, und bei mir geht nichts. Und also dort ist ganz klar zu sagen, es ist nicht so einfach, wie es vielleicht wirkt von außen. Es ist mega schwer, es gibt ganz schwierige Diskussionen, es gibt schwierige Gespräche, es gibt schwierige Momente, wo ich aber, weil ich das Ziel habe, bereit bin, durchzugehen. Und das andere ist so ein Grundsatz, den ich probiere umzusetzen, was mir bei weitem nicht immer gelingt, ist, dass ich nur die Sachen versuchen, an mich herzulassen, die ich beeinflussen kann. Also, dass ich nicht mich probiere, über die Sachen aufzuregen und irgendwie Energie mir rauben zu lassen, die ich eh nicht beeinflussen kann, die außerhalb meiner Möglichkeit sind. Und manchmal klingt es dir, manchmal klingt es nicht. Ich gehe auch mal in so ein Loch hinein und reg mich über alles auf und irgendwie ist alles scheiße und alle Umstände und so. Aber so im Grundsatz probiere ich mir zu sagen, hey, kann ich es beeinflussen? Und wenn ja, will ich es beeinflussen? Und wenn ich es nicht will beeinflussen, dann kann ich es auch gehen lassen. Ich könnte, aber es bringt nichts, mich darüber aufzuregen, wenn ich es könnte ändern, aber es nicht will ändern. Dann muss ich mich auch nicht darüber aufregen. Und wenn ich es will ändern, dann muss ich es ändern. Und insofern halt einfach das Bewusstsein, auch als Unternehmer von meinem eigenen Leben, ich bin der einzige Mensch, der mein Leben verändern kann. Es macht es niemand für mich, wenn ich es nicht selber mache. Ich wache nicht einfach plötzlich am Morgen auf und gehe raus und nachher habe ich das Unternehmen und bin frei. Oder nachher kann ich irgendwie eben, ich habe vielleicht schon ein Unternehmen und morgen wache ich einfach auf und plötzlich aus dem Nichts ist alles organisiert und ich kann gut reisen. Oder ich habe eine Beförderung. Oder mein Chef, der mich immer aufgeregt hat, hat das Unternehmen verlassen. Es gibt logisch irgendwie immer so mal Gründe und mal Glück. Aber im Grundsatz ist es echt so, wenn ich etwas will, dann muss ich etwas machen, dass ich dort herkomme. Es macht es niemand anders für mich. Und dann wird das Leben irgendwo positiv, wenn man einfach merkt und lernt, man hat alles selber in der Hand. Es gibt Scheisstage, es gibt Schicksalsschläge und so. Man hat eben Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Aber wenn man sich auf die Sachen fokussiert, die man beeinflussen kann und einfach merkt, hey, ich bin selbst verantwortlich, was ich damit mache und ob ich etwas ändern will und dann kann ich es einfach ändern, dann wirst du automatisch irgendwie positiv. Aber hast du immer so gedacht? Hey, es gibt schon auch zum Sagen, mein Papi sicher nicht immer gewesen, gell? Eben, ich habe nicht, weiss ich, was für Erinnerungen an, weiss ich, was vor 10 Jahren. Aber heute, mein Papa ist einer der positivsten Menschen, die ich kenne. Der sieht einfach immer die guten Sachen. Immer. Und das prägt sicher. Irgendwo. Und das ist einfach sicher auch etwas ganz Wichtiges, dass man halt Leute, die nicht so sind, aber einfach sich von denen trennt. Ich bin da nicht jemand, ich bin nicht so jetzt ultra konsequent und eben das Amerikanische ist dann so, ja, lass alles hinter dir und du musst dein Umfeld komplett ändern und scheißegal, wer gestern dein bester Kollege war, wenn er heute nicht mehr passt, dann ist er nichts mehr wert. Da bin ich überhaupt nicht so. Ja. Aber wenn du halt einfach merkst, dass es Leute gibt in deinem Umfeld, die dir nicht gut tun, dann musst du halt einfach den Kontakt reduzieren. Du kannst mal reden, du kannst mal probieren, das anzusprechen, schauen, ob es etwas verändert in ihnen. Und wenn nicht, dann musst du es einfach ändern. Und also es gibt einfach so Leute. Und vielleicht merkst du das amigs auch. Du hast irgendwie häufig im Job, bist vielleicht irgendjemand in einem Team, wo du einfach weisst, wenn du den ganzen Tag mit dem unterwegs bist, wenn du am Abend heimkommst, dann regt dich alles auf. Weil der den ganzen Tag nur die schlechten Sachen sieht und dich auf alles Schlechte aufmerksam macht. Und am Abend bist du genau gleich. Und wenn du Leute im Job bist, vielleicht manchmal darauf angewiesen, du kannst nicht alles ändern. Aber wenn du Leute im privaten Umfeld hast, dann schau einfach, dass du weniger mit denen Zeit verbringst. Und du merkst plötzlich, wie viel besser das dir geht. Und wenn es im Job immer so ist, dann hast du etwas in der Hand. Und das ist der Job wechseln. Und es garantiert dann immer, dass am neuen Ort nicht so ist. Aber dann musst du vielleicht nochmal wechseln. Oder was ich dir natürlich sage, mach dein Ding. Weil dann entscheidest du selber, wer du in dein Team lässt und wer nicht. Und wenn es nicht mehr passen würde, kannst du entscheiden, wer muss gehen und wer nicht. Und wenn ich aus dem Geschäft komme, freue ich mich über jeden, ich bin selten vor Ort, aber ich freue mich über jeden Mitarbeiter, den ich sehe. Und ich kann mit jedem trinken wir einen Kaffee und reden und es ist alles gut. Und es gibt niemanden, wo ich denke, ach shit, der schon wieder. Was wunderschön schön ist. Ja, aber das macht so viel aus, einfach im Umfeld, wo ich natürlich irgendwo beeinflusst habe, aber dass es gar nicht von mir persönlich nachher so viel braucht, dass ich positiv bin. Verstehst du, wie ich meine? Was mich zum Schluss, also jetzt wirklich zum Schluss, noch wird wundern, ist, wie wichtig ist dir, was andere über dich denken? Schon wichtig. Ich probiere, dass es immer unwichtiger ist. Mhm. Vor allem, also es ist auch etwas, wo in dieser ganzen Content- und Creator-Game halt einfach muss lernen, mal mit negativem Feedback umgehen. Zum Glück kann ich das selten. Also die meisten, wo wahrscheinlich denken, was ist das für ein Mongo, sagen es mir nicht. Also da habe ich noch Glück gehabt bis jetzt. Die sagen es mir einfach nicht und dann fühle ich es nicht. Weil es tut schon, es ist schon jedes Mal schwierig, mit negativen Kommentaren umzugehen von Leuten, die du nicht einmal kennst. Und man lernt es aber irgendwie. Und heute kann ich manchmal auch darüber lachen und einfach denken, easy. Mhm. Was mir wichtig ist, ist, was mein Umfeld von mir denkt. Das schon. Also, ich will probieren, ein guter Mensch zu sein. Ich will das auch meinen Kindern weitergeben. Und insofern hat das ja einen Einfluss darauf, was andere von dir denken, weil du ja selber jemand willst sein. Vielleicht muss man sich das mal überlegen, was will ich überhaupt sein oder wer will ich überhaupt sein. Und dann will ich schon auch so wahrgenommen werden. Weil das bedeutet ja auch, dass ich dann auch aus dem Grund so muss etwas entscheiden und machen, wie ich will wahrgenommen werden. Also einfach gesagt, ja, ich meine, ich will, dass meine Frau mich liebt und dass sie findet, ich bin der beste Ehemann, was ich sich wünschen kann. Und ich will, dass meine Kollegen finden, hey, das ist ein cooler Sieg. Und dass auch wenn ich vielleicht einmal weg bin lang und wenn ich vielleicht einmal wenig Zeit habe, weil ich viele Projekte habe und jetzt noch Familie habe und viel am Reisen bin, dass sie sich immer freuen, wenn sie mich sehen. Dass auch ich mich kann freuen. Das geht nur, wenn mir wichtig ist, was sie über mich denken. Was ich probiere, immer weniger wichtig zu empfinden, ist, was irgendjemand über mich denkt, wo ich eh nicht kenne oder wo ich eh auch nicht gerne habe oder wo es einfach wie keine Rolle spielt. Dort probiere ich immer mehr davon wegzukommen. Es ist aber nicht einfach, einfach mit negativem Feedback umzugehen, mit irgendeinem Kommentar. Ich habe es zum Glück gesagt, aber es ist einfach nichts, wo du einfach kannst abstellen und sagen, es ist mir gleich. Wie geht es dir? Du hast ja das auch. Wie geht es dir? Also ich muss dir so sagen, ich bin im gleichen Prozess wie du, logischerweise. Für mich ist auch wichtig, dass das immer weniger wichtig wird. Mhm. Aus meiner Vergangenheit vielleicht eben in dieser Party, Booker-Szene, whatever, das ist extrem wichtig gewesen. Du hast mich auch da auf Instagram angesprochen und so weiter und so fort. Das ist wichtig gewesen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, es ist auch zu einem gewissen Grad ein bisschen befreiend. Es gibt dir ein bisschen mehr Freiheit, wenn du einfach dein Ding kannst machen und nicht jedes Mal musst denken, so, was denkt jetzt der, was denkt jetzt der, weil schlussendlich, ich glaube, es beeinflusst einem halt schon, wenn man immer viel macht, ja, um in Anführungszeichen sagen, um den anderen gefallen. Sondern du musst auch dein Ding können leben, dein Ding können machen, mach dein Ding, oder? um den Kreis hier zu schliessen. Aber ich glaube, ja, es ist ein schmaler Grat. Ja, zum Teil muss man Sachen halt machen, aus taktischen Gründen, strategischen Gründen. Aber ich finde trotzdem wichtig, dass man sich selber einfach schlussendlich, das ist die Essenz, dass man sich selber kann sein und sein Leben so kann leben, wie es für sich auch stimmt, oder? Ich glaube, wenn ich es mir jetzt überlege, muss ich schauen, ob ich das jetzt gerade so philosophisch kann wiedergeben, wie es gerade in meinem Kopf drin war. Wenn du dir überlegt hast, wer du willst sein, und wenn du weißt, was deine Werte sind und du auch nach denen handelst, dann kannst du auch damit umgehen, wenn dich jemand angreift, wenn jemand irgendwie dich wegen dem challenged, wenn jemand wegen dem einen schlechten Kommentar gibt, manchmal völlig unter der Gürtellinie und so, weil du weißt, dass du deinen Wert korrekt gehandelt hast und dass du nichts falsch gemacht hast, bös gesagt. Für dich und für so, wie du wahrgenommen werden willst. Wenn du aber das nicht hast und du selber halt irgendwie Zeug machst, wo du eigentlich nicht dafür wahrgenommen werden willst oder wo du nicht dafür stehen willst und dich dann jemand angreift, dann triggert es dich ganz sicher viel mehr, weil du weißt, dass er recht hat. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt, um einfach mal eben zu sagen, wenn du kannst hinter dem stehen kannst, was du gemacht hast, zu 100%, ohne schlechtes Gewissen, dann kannst du auch besser mit dem umgehen. Also, schliessen wir mit dem philosophischen Ergoss vom Nico Hock. Nein, mega spannend, mega guter Punkt, absolut. Ich glaube, das ist der Nagel absolut auf den Kopf getroffen. Zum Schluss, Nico, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Mega Spass gemacht. Es war sehr kurzweilig, wie das Gespräch schon vorher. Yes. Mega cool gewesen. Danke für deine Zeit, dass du vorbeikommen bist, dass so offen und ehrlich und bodenständig einfach frei Schnauze geredet hast. Mega Spass gemacht. Und zum Schluss gehört im Podcast-Gast die letzten Worte und mach unbedingt noch ein bisschen Werbung. Danke vielmals für die Einladung. Hat mega Spass gemacht. Sehr geile Fragen gewesen. Ich darf Werbung machen. Wer jetzt eben zulässt, bis daher zugelassen hat, falls es so Leute gibt und gefunden hat, er will mir öfters zulassen und eben er will vielleicht mal sein eigenes Ding starten, hat Interesse an Unternehmertum, dann würde es mich mega freuen, wenn ihr mal meinen Podcast abonniert. Macht dein Ding, findet ihr überall, was Podcasts gibt. Ist übrigens heute der grösste private Unternehmer-Podcast, Kategorie Entrepreneurship in der Schweiz, wo nichts irgendwie von einem grossen Medienhaus gemacht wird. Würde mich also freuen, wenn der ein oder andere mal reinlässt. Merci dir für die Einladung.